Ihr wollt keinen Ärger mit uns, hopp, dick, bum, bum, tschak. Ihr wollt keinen Ärger mit uns, hopp, dick, bum, bum, tschak. Ihr wollt keinen Ärger mit uns. Wir sind hier für Spaß, für Ficker und Vollschädel. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber wir halten voll dagegen. Lasst die Witze, das hier ist kein Nebenjob. Optik, unser Leben folgt dieser Bewegung. Wir sind TNT für dieses was Game. Was macht es leider kein Rap-Man, das ist Alice im Wunderland. Wir kommen in eure Städte, burn euch wie Pellets hier untertan. Das ist was ganz Normales, Standard, wie Punker die Hunde haben. Ich mach mir einen Namen, du spielst, das ist nicht unsere Art. Wir sind ORB Original, Original, organisch, die Optik Army. Wir zeigen euch die Zukunft wie ein Orakel. Probier diesen Flow, wechseln ihr wieder, diese Idioten rennen uns nach. Ich weiß, unsere Musik gibt euch Freaks und Feeling wie ein Brennnesselbad. Aber bitte nein, was ist das, was ihr Ficker da tut? Hört auf damit, schnell, du meinst, meine Zeit ist abgelaufen, sei nicht unvernünftig. Nein, damit ich dir Respekt zolle, müsst du weit über 50 sein. Hol über 50 Steine, häng sie mit dem Seil ans Bein und spring bei. Grüß die Fische, du Fisch, ich kenn keinen dümmeren Ficker als dich. Du bist so tief in nem Arsch, schaust du mal raus, hast du ein Dick im Gesicht. Wir sind hier für Spaß, für Ficker und Vollschädel. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber wir halten voll dagegen. Lass die Witze, das hier ist kein Nebenjob. Optik, unser Leben folgt dieser Bewegung. Wir sind TNT für dieses wir Game. Hier für Spaß, für Ficker und Vollschädel. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber wir halten voll dagegen. Lass die Witze, das hier ist kein Nebenjob. Optik, unser Leben folgt dieser Bewegung. Wir sind TNT für dieses Game. Mel, gib mir den Beat, ich spuck und verseuche das Land. Ich seh keine Konkurrenz, ich rhyme und raub euch den Verstand. Dieses Terror-Rap, die Zeilen brennen sich in dein Kopf. Du Schmuck, komm du Hund, ich schick dich in die Hölle mit nem Loch im Kopf. Dies ist der Boss im Pott, ER zu dem CAN. Bitte sag mir, was dein Problem ist, ich komm gern und steh da, wenn du am Boden liegst und dein Leben flehst und beten gehst, deine Crew dabei zusieht, wie mein Verse durch dein Schädel bläst. Es gibt kein Peace, du siehst Blut auf meinen Sneakern. Schick dir Bomben in die Buff, ihr seid nur Spielzeug für Demi und Sinan. Ich schick dich locker in der ersten auf die Bretter. Meine Worte glühen wie Kugeln aus ner schweren Barrette. Und das macht Bang, ich bin Full Metal Jacket und null komm ich betteln. Kriegst Dinger um die Ohren, geh dich im Gulli verstecken. Ihr Schwulis und Deppen, ihr seid keine Rapper, ihr habt die Nase voll verbrannte Erde. Ice Age Urge, Rap im Fadenkreuz. Wir sind hier für Spaß, für Ficker und Vollschädel. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber wir halten voll dagegen. Lass die Witze, das hier ist kein Nebenjob. Optik, unser Leben folgt dieser Bewegung. Wir sind TNT für dieses wir Game. Wir sind hier für Spaß, für Ficker und Vollschädel. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber wir halten voll dagegen. Lass die Witze, das hier ist kein Nebenjob. Optik, unser Leben folgt dieser Bewegung. Wir sind TNT für dieses Game. Ihr wollt keinen Ärger mit uns, Optik, bum, bum. Ihr wollt keinen Ärger mit uns, Optik, bum, bum, tschak. Ihr wollt keinen Ärger mit uns, Optik, bum, bum, tschak. Ihr wollt keinen Ärger mit uns, Optik, bum, bum, tschak. Ihr wollt keinen Ärger mit uns.